Ahoi, liebe Kreativskeptiker, mein Spitzname ist Gappy, aka HT Somebody Else, und ich will euch heute so ein wenig von meinem Kanal erzählen und wie es dazu kam. Mein Geschichtslehrer, als ich ca. 15 Jahre alt war, meinte, ihr müsst kritischer sein, ihr müsst zu allem eine Meinung haben, ihr müsst diese Meinung kundtun, ihr müsst kritischer sein. Und ich dachte mir damals, nein, es ist vollkommen okay, zuerst sich von verschiedenen Quellen Informationen zu holen und sich dann eine Meinung zu bilden. Und bei einigen Themen ist es auch vollkommen okay, keine Meinung zu haben. Das führte jedoch bei mir unbewusst dazu, dass ich mir über viele Dinge, dass ich bei vielen Dingen Informationen sammelte und mir dann automatisch eine Meinung bildete. Bei mir ist es also so, dass ich nie versuche, irgendetwas absichtlich zu kritisieren, sondern entweder kommen die Themen an mich heran oder ich bin vollkommen neutral dazu eingestellt und erst wenn mich jemand darauf anspricht, versuche ich mir dann eine Meinung zu bilden, aber vorher Informationen einzuholen. Und das ist auch schon das Erste, was euch auf meinem Kanal erwartet, denn die Informationen oder die Themen, die an mich herankommen, sehe ich oft so, dass ich mir denke, warum wird das so selten aus diesem Blickwinkel gesehen? Warum macht man das nicht anders? Ich versuche also in meinen Videos einen anderen Blickwinkel darzustellen und ich habe mir drei Beispiele ausgesucht, anhand denen ihr vielleicht leicht erkennen werdet, was ich meine. Das erste ist mein Video zu Brot und Spiele. Im alten Rom war es so, dass die Römer gesagt haben, okay, wir müssen die Grundbedürfnisse der Menschen befriedigen und dann ist eben das Problem, dass es den Leuten langweilig wird. Sind die Grundbedürfnisse befriedigt, muss man sie unterhalten, also Brot als Grundbedürfnis und dann die Spiele. Die Spiele waren sehr grausam, denn es waren Arena-Spiele, wo Gladiatoren gegeneinander kämpfen mussten, sich schwer verletzen mussten, sich töten mussten und teilweise musste man auch jemanden töten, mit dem man vielleicht sogar befreundet war. Nun habe ich mir die Frage gestellt, wie hat sich unsere Gesellschaft seither entwickelt und bin als erstes auf Big Brother gestoßen. Big Brother war am Anfang einfach nur ein Voyeurismus, damit hätte ich leben können. Dann ist jedoch Big Brother hergegangen und hat die Leute geteilt, und zwar in reich und in arm. Und das fand ich schon ziemlich grausam, den Leuten direkt zu zeigen, die teilweise im gleichen Raum waren, nur mit einem Gitter getrennt, dass die einen im Überfluss, in der Dekadenz, im Luxus leben und die anderen nur Brot essen oder hungern müssen. Psychologisch ziemlich fragwürdige Sache. Als nächstes stieß ich dann auf eine Sendung, wo es um einen Kubus geht, die jedoch sehr schnell wieder verschwand, deswegen weiß ich leider den Namen nicht. Dort wurden Menschen freiwillig in einzelne, also kubusartige, würfelartige Räume eingesperrt und mussten Aufgaben erfüllen. Es ging darum, wer am längsten drinnen bleibt, wer am längsten gewisse Aufgaben durchhält. Das Perfide daran war, dass die Leute nicht informiert wurden, wie die anderen dazu stehen. Wer hat schon aufgehört, wurde glaube ich gesagt, aber sonst nichts. Sie mussten zum Beispiel auf einem Nagelbrett stehen und so lange wie möglich durchhalten, aber sie wussten nicht, wann alle anderen aufgegeben haben oder hat noch niemand aufgegeben. Ziemlich gemein, doch dann kam die erste Nacht und dabei mussten sie sich einen Code merken, wurden jede Stunde aufgeweckt, mussten diesen Code eingeben, dann verlängerte sich dieser Code, konnten wieder schlafen gehen, mussten den wieder eingeben. Sobald sie ihn falsch eingegeben hatten, wurde das Bett eingezogen und es kam ständig die erste Zeile von I'm looking for Freedom von David Hasselhoff. Und da musste ich dann doch an die Genfer Konventionen denken, denn das ist Schlafentzug, das ist Folter und auch wenn die das freiwillig machen, als Fernsehunterhaltung sehr fragwürdig. Soweit ich weiß, brach diese Sendung schnell weg, die kam mir nur so am grausamsten vor. Die schlimmste Sendung in der Hinsicht, weil es einfach die Masse so bewegt, ist für mich das Dschungelcamp, denn das Perfide am Dschungelcamp ist, dass die Leute abstimmen. Und zwar darüber abstimmen, wer ihre Artgenossen weiter leiden muss oder wer ihre Artgenossen gewisse Aufgaben machen muss. Und diese Aufgaben gehen schon an die Grenzen. Die sind teilweise angesiedelt, dass man irgendwelche Ängste überstehen muss, dass man durchaus auch Ängste aufbauen kann. Man muss gewisse Sachen trinken oder essen, wo man einfach sieht, dass die Leute wirklich körperlich sehr effektiert werden, dass sie sich übergeben müssen. Das das geht schon richtig an Rom und seine Spiele ran. Also die Leute leiden dort und die Menschheit oder die Zuschauer entscheiden. Und da fehlt mir schon der Zugang, wie sowas erlaubt sein kann oder warum die Menschen nicht sagen, dass sich so eine Art Unterhaltung, wo sich Z-Promis dann quälen müssen, ablehnen. Die zweiten zwei Sachen ganz kurz, ich wollte nur diesen Punkt klarstellen. Der Arbeitsmarkt in deutschsprachigen Ländern. Ich kann nicht verstehen, warum es so viele, oder ich konnte nicht verstehen, warum es so viele Arbeitsplätze gibt, die sehr zwielichtig sind, wie Callcenters, die beispielsweise anrufen, du hast irgendetwas beim Gewinnspiel gewonnen, du musst uns nur noch 50 Euro zahlen, dann schütten wir den Gewinn aus und natürlich ist das Ganze Humbug. Sie wollen oft an deine Bankdaten ran, sie wollen dir irgendetwas verkaufen. Es ist vollkommen okay. Auch so ein Sender wie 9 Live brauchte 10, 14 Jahre, bis er geschlossen wurde. Obwohl in diesem Sender Spiele gespielt wurden, wo es hieß, in einer Minute kommt die Auflösung. Es wurde dann nicht gemacht, wenn mehr Leute zugeschaut haben. Es gab dort Rätsel, wie die vollkommen unterschiedliche Lösungen hatten, denn die Rätsel waren nicht besonders gut beschrieben. Also Rätsel wie zähle alle Zahlen auf dem Bildschirm und dort konnte man es so machen, dass du alle Zahlen zählst, dass du alle Zahlen rückwärts zählst, dass auch römische Zahlen, also in 9 Live, das I zum Beispiel als 1 zählt, die Kombination daraus, das heißt, man hatte wirklich eine Mehrzahl von Ergebnissen. Und wer sagt mir, denn es war kein Notar eingestellt oder musste kein Notar dort sein, dass die nicht einfach gewartet haben, bis 99% der Lösungen weg waren und wenn nur mehr eine übrig war, das Spiel einfach abgebrochen hatten. Das heißt, es gab vielleicht gar keine fixe Lösung und trotzdem hat es so lange gedauert, bis der Staat hergegangen ist und gesagt hat, hey, wir müssen den Sender schließen. Es gibt auch Firmen, die nur dafür da sind, um Hotels oder andere Sachen im Internet positiv zu bewerten, also den Kunden zu betrügen. Und trotzdem ist das alles in Ordnung. Und ich habe mich gefragt, warum ist das für den Staat okay? Und die Antwort lautet wohl, besser als Arbeitslose. Also haben wir hier ein paar Leute, die in den Medien kaum Nachhaltigkeit finden und einfach die Opfer sind, besser als die Leute würden nicht arbeiten können. Und das stelle ich auch wieder mal sehr in Frage, wo ich mir denke, da könnte der Staat schon einiges machen. Das dritte Thema sind Videospiele, ganz kurz, ich wollte da mit einigen Klischees aufräumen, ich habe eine eigene Playlist dazu gemacht. Hier geht es mir hauptsächlich darum, als damals die Ich-Form erfunden wurde, glaubten die Leute bei Leuten, die ein Buch lesen in der Ich-Form, man könnte dann selbst jemanden töten, man könnte sich selbst töten, man könnte sich mit dieser Person identifizieren. Beim Fernsehen war es klar, wir werden alle lethargisch davor sitzen und die Fähigkeit zum eigenen Denken verlieren und bei Computerspielen wirst du zum Amokläufer. Die ganzen Statistiken sind gefallen, doch jetzt kommt VR, also Virtual Reality und hier will ich einen kleinen Riegel vorschieben, denn irgendwann wird irgendjemand Amok laufen, der so eine Brille zu Hause hat und dann wird das Ganze wieder von vorne anfangen. Wie mache ich nun meine ganzen Videos? Mit Satire, mit Sarkasmus und ich versuche die lustig zu machen, deswegen nenne ich die auch Mentally Challenged Polygy Monologizes. Mentally Challenged, weil es tatsächlich teilweise besser ist, einfach nur darüber zu lachen, weil man kommt sich schon ein bisschen behindert vor, wenn man teilweise sieht, was auf dieser Welt passieren darf. Prodigy, weil die Menschen auf anderen Ebenen wieder so großartig sind, so viel machen können, so viel schaffen, so viel sozial sind, so viel Ethik beweisen, dass es mich schockiert, dass dieser Unterschied so riesengroß ist. Und Monologize, weil ich im Moment noch alleine lache, deswegen freue ich mich über jedes Feedback, um zu wissen, dass vielleicht jemand mit mir lacht. Und ich mache das Ganze als AG Somebody Else, also Head Doctor Somebody Else, einfach ein frei erfundener Name, weil ich eine gewisse Distanz dazu haben will, weil ich eben auf satirische Art gewisse Sachen sage, gewisse Dinge sage, die ich so nicht meine, sondern einfach nur, um einen Punkt zu unterstreichen, also eine gewisse Distanz sei mir da vergönnt. Es kommen jetzt auch Talks, ich nenne das einfach Talks, und da will ich einen klaren Unterschied machen, mich dort Gapim nach meinem Spitznamen seit Urzeiten nennen und diese Themenauffassung ganz klar zu sagen, um was es mir darum geht und da hat die Satire auch nichts verloren. Das sollte dann ehrlich besprochen werden. dann erwartet euch auf meinem Kanal noch Folgendes, denn ich liebe Kreativität, ich liebe Kunst, ich liebe gut geschriebene Texte, Filme, Kurzgeschichten, gut geschriebene Bücher und gut geschriebene Liedtexte. Deswegen möchte ich auch unbedingt über Serien und Filme sprechen. In meiner Kindheit war das so, dass ich sehr früh sehr viele Filme schauen durfte, die nicht unbedingt etwas für mein Alter waren, und ich habe mir diese Filme echt recht gut merken können. Ich konnte die eigentlich quasi nachsprechen. Und irgendwann kam ich drauf, dass ich nicht wusste, um was es in diesen Filmen geht. Pretty Woman ging gerade noch so, das hat sich meine Mutter sehr oft angeschaut, aber James Bond konnte ich dann nicht mehr unterscheiden. Und auch diese Erkenntnis hat dazu geführt, Filme zu analysieren, und auch hier mache ich das nicht wissentlich, sondern ich versuche jedes Mal in ein Kino reinzugehen und mir vollkommen frei einen Film anzusehen, aber im Nachhinein kommen dann sehr oft Bedenken. Warum? Hollywood ist in der Krise. Hollywood ist sicher ein großer Punkt, warum mein analytisches Verständnis für Filme nun besser wurde, denn es ist wohl so, dass Hollywood nicht unbedingt eine Idee hat, welche neuen Filme sie machen wollen, und dazu steht oder dagegen steht, dass die Menschen ganz oft im Moment Altbewährtes wollen. Deswegen gibt es Prequels, Sequels, Sidequels, Reboots, Remasters, das Ganze wieder, noch einmal die Schatzinsel, irgendwelche Superhelden, die wir alle schon kennen. Der Zuschauer will etwas, das er schon kennt und wo er sich nicht neu auf den Film einlassen muss, wo er nicht weiß, was ihn erwartet, und diese Filme funktionieren, und Hollywood beugt sich dem Ganzen natürlich. Bei Serien war immer so meine Idee, abgesehen jetzt von Comedy-Serien, hat man die Möglichkeit, einen richtig komplexen Kontext, eine richtig komplexe, lange Geschichte genau zu erzählen, aber das machen die Serien teilweise nicht, sondern sie bauen auch auf Altbekannten auf, und die Serien strecken auch alles irrsinnig in die Länge, also das ist, dürfte ein Hobby von diesen Leuten sein. Dann wieder mal eine Rückblickshow, dann eine Musical-Show noch dazu, wenn es ganz schlimm kommt. Und auch das nervt mich ungeheuer. Dann ist der nächste Punkt Familienfilme. Was wir wollen, sind Familienfilme. Doch die heutigen Familienfilme sind zum einen Animes, Zeichentrickfilme, wo die Jokes so sind, dass die Kinder drüber lachen können und die Erwachsenen. Also man versucht, einen Mittelweg zu gehen. Keine klare Linie. Oder Actionfilme. Actionfilme sind die neuen Family-Filme, denn da sind die hübschen Jungs drin, da sind die hübschen Mädchen drinnen, da sind tolle Autos drinnen, da ist Action drinnen, da explodiert was, und sie sind nicht mehr brutal. Also bei vielen Action-Filmen schaut man heutzutage darauf, dass sie zumindest ab 13 freigegeben werden, und dann kann die ganze Familie ins Kino gehen. Unter alledem leidet eben irrsinnig die Geschichte, jedes Drehbuch, denn es wird alles nur mehr von Marketingleuten analysiert und wir brauchen dieses und jenes. Der Plot ist vollkommen egal. Und das macht mich sehr traurig, denn ich freue mich immer wieder, wenn ich irgendwo eine gute Geschichte finde, einen guten Film mit einer guten Geschichte. Was ich auch noch nebenbei auf meinem Kanal mache, weil es gut funktioniert und wenn ich mir schon die ganzen Filme anschaue und Kritik darüber abgebe, kann ich auch Zusammenfassungen schreiben, und das passiert im deutschsprachigen Raum nicht so häufig. Deswegen mache ich dann auch noch immer mal eine kurze Zusammenfassung über ganze Filmreihen. Der nächste Punkt sind Bücher. Da habe ich bisher noch nichts gemacht, weil ich denke, die werden ein bisschen schlechter gehen als alles andere. Dennoch, bei Büchern ist es so, dass die sehr Genre Höhen und Tiefen haben. 2015, 2016 war es noch so, oder gerade als Herr der Ringe rauskam, noch viel früher, dass das Fantasy-Genre geboomt hat. Man ging in Bücherläden rein und die Regale waren voll mit Fantasy-Büchern, teilweise ganze Räume, ganze Stockwerke. Inzwischen ist es total abgefallen, alles wieder zusammengeschrumpft. Es ist jetzt 2018, ich würde sagen, das letzte Jahr stand im Zeichen von Krimis und Thriller, eher in diese Richtung, und eben Romane wie so etwas wie Dan Brown, aber das ist eigentlich ein Thriller, geht immer. Bei Büchern ist noch das nächste Problem, dass ein vollkommen abgeschlossenes Buch, wenn der Autor merkt, das hat funktioniert, dann auch sofort wieder einen zweiten Teil bekommt, also das Sequel. Und auch wenn die Geschichte abgeschlossen ist, wie bei Filmen, steht Freddy Krueger wieder auf oder Mike Myers oder was auch immer. Außerdem werden auch Bücher leider in die Länge gezogen. Wenn man ein Thema für ein Buch hat und man merkt, es könnte funktionieren, dann streckt man es schon gerne mal auf 3 Bücher und schreibt dazwischen eben irgendetwas, weil man einfach den dreifachen Umsatz macht. Auch hier greifen viele auf das Altbekannte zu, also wenn das Genre passt, dann ist es in Ordnung. Ansonsten haben wir irrsinnig viele Biografien, da kennt man meist den, der es geschrieben hat, und unzählige Kochbücher, Reiseführer, das geht immer. Und wieder fehlt die Innovation. Ganz viele Verlage, und ich habe gerade mit vielen Verlagen gesprochen wegen meinem eigenen Manuskript, trauen sich gar nicht, irgendetwas Innovatives rauszugeben. Agenten nehmen dich nicht einmal an, weil sie sagen, das traut sich kein Verlag drüber. Sie wollen einfach das, was eine Marktforschung ergibt, und damit diktieren sie uns Lesern und auch zum Teil uns Filmschauern einfach auf, was wir sehen wollen. Und die Alternativen werden immer weniger. Zum Glück kann man heutzutage wie Internet auf sehr viele Bücher zugreifen. Der letzte Punkt sind Kurzgeschichten und Freischreiben. Ich schreibe selbst irrsinnig gerne, deswegen auch mein großes Interesse an kreativen Texten, Filmen, was auch immer. Ich habe schon ein paar Kurzgeschichten, eine eigene Playlist für Kurzgeschichten gemacht und werde da immer wieder eine meiner Kurzgeschichten vorlesen. Und mein Buch oder mein erstes Manuskript, das ich jetzt geschrieben habe, wo ich in meinen Verlag suche und da mehr Einblick zum Glück bekommen habe, ist gerade lektoriert worden. Das heißt, ich muss das jetzt alles Anfang 2018 neu schreiben. Das wird noch ein bisschen dauern, und ich habe vor, dann dort auch einige Leseproben auf meinem Kanal, auf meinem Podcast raufzugeben und mal zu schauen, wie das Ganze funktioniert. Ende wollte ich mich noch für alle Zuschauer bis jetzt bedanken, und unter HT Somebody Else oder Mentally Challenged Prodigy Monologizes findet ihr eben meine YouTube-Videos, meinen Blog bei WordPress und auch meinen Podcast, und alles Nähere findet ihr immer in den Beschreibungen, in den Videobeschreibungen, auf dem Blog, unter Kontakten und so weiter. Dann bleibt mir nicht mehr viel zu sagen als ein schönes Jahr 2018 und so dann, Sturmtrotzer, Segel immer straff halten und auf zum Horizont.